zum Picknick, einen dicken Beat und den Chick zu nehmen mit. Alles, was mir wichtig ist, wird eingetütet, kommt mit, weil es nicht zu Hause bleiben, sondern mit will auf meine Hitlist. Und später so ein, zwei Flaschen Wein, nickt der Kopf Stück für Stück weiter in den Schritt rein. Und der laue Sommerwind bläst durch meinen Kopf. Meine Picknickpartnerin blowt meinen Cock im Sommerkleid. Die Konkurrenz kriegt alles inklusive Jock, inklusive Heilung, Rap, exklusiv im Rock. Und ich denk, genauso wie ich's mag. Sonnenschein, tolle Frau, alles top, geiler Tag. Ich hab frei und genieße diese Qualität. Und mal ehrlich, hier ist süßer Blick, verstärkt diesen Effekt. Es scheint, steht die Zeit still. Die Sonne scheint tief in die Nacht für uns ganz allein. Take me down to the Paradise City, where the grass is green, the girls are pretty. Take me down to the Paradise City, won't you please take me home. Nimm mich mit ins Paradies, wo alles schön glänzt. Hübsche Frauen auf der grünen Wiese liegen. Nimm mich mit, lass uns fliegen, abheben. Nimm mich mit in die geheime Stadt, führ mich heim ins Paradies. Sie meint, wir gehen zum Picknick, allerdings nick ich nur zum Beat mit. Ich beachte sie mal wieder nicht, ich höre grad das Kabinett, also pssst. Sei mal leise und bereite alles vor, bin gleich zurück, derweil in der Kammer wird für Sprengungen gesorgt. Ich habe keinerlei Gedanken für die Kleine grad vor Ort. Ich spitte tausendmal den Pop, ich nebenbei schnitt ich mich zu. Es gibt nichts Besseres als dicke Parts zu stylen in der Booth. In der Zwischenzeit ruf sie mich tausendmal an. Ich hatte kurze Hand auf Sturm und geh da sicher nicht ran. Hab keine Zeit für das Geschrei oder dem Friede, Freude, Scheiß. Weiß schon, was danach passiert, aber das ist mir egal. Denn der Raum, ich das Mike sind vereint, viel mehr Zweisamkeit geht nicht. Diese Frau gibt mir vielleicht Sex, aber einen echten Orgasmus bekomm ich nur. Ich rap, alles cool, ich mach das Beste aus dem Tag und bin weg. Take me down to the Paradise City, where the grass is green, the girls are pretty. Take me down to the Paradise City, won't you please take me home. Nimm mich mit ins Paradies, wo alles schön glänzt. Hübsche Frauen auf der grünen Wiese liegen. Nimm mich mit, lass uns fliegen, abheben. Nimm mich mit in die geheime Stadt, führ mich heim ins Paradies. Take me down to the Paradise City, where the grass is green, the girls are pretty. Take me down to the Paradise City, won't you please take me home. Nimm mich mit ins Paradies, wo alles schön glänzt.